Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp zwei Stunden mit raren Live-Aufnahmen aus den Jahren 1960 bis 96. Am Mikrofon ist Michael Frank. We'd like to do one now that's kind of one of the oldies that we do on all our shows. It's called Say Mama. It goes like this. Say Mama, can I go out tonight? Say Mama, will it be alright? Oh, they got a rock and roll. Say Mama, can't you hear that beat? I said, oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Say Mama, don't you look that way, 'cause I know just what you're going to say. Well, well, Mama, well, I don't get mad. You're gonna say, hey, go watch you on that. I said, oh, whoa, whoa, whoa, whoa. Don't you look that way, a person knows just what you're going to say. Well, and if I'm a man, I don't get mad. You're going to say, hey, go watch you and then. I said, oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Go out tonight. Say, Mama, will it be alright? Oh, they got a rockin' party going down the street. Say, Mama, can't you hear that beat? I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, Mama, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aus den Frühtagen des Rock'n'Roll gibt es nur wenige Live-Aufnahmen. Vermutlich war es zu aufwendig und zu teuer, unhandliches Profi-Equipment in die Konzerthallen zu schleppen. Immerhin gibt es von Elvis Presley eine spannende Platte mit Ausschnitten seiner Auftritte bei der Louisiana Hayride 1954 bis 1956. Das war gerade nicht Elvis Presley, und zur Zeit, als diese Version von Say Mama aufgenommen wurde, nannte der Sänger den Song schon Oldie. Elvis Presley war nach 2 Jahren Armeedienst in Deutschland zurück in den USA und sang alles andere als Rock'n'Roll. Little Richard war vorübergehend zum reinen Gospelgesang zurückgekehrt. Chuck Berry saß im Gefängnis und Eddie Cochran war tot. Keine gute Zeit für den Rock'n'Roll. 1960 war das, aber es gab Leute, die noch raue Musik spielten. Diese Version von Say Mama wurde laut Plattencover irgendwo in Deutschland aufgenommen, anno 1960 eben. Der Sänger hatte damals mit 25 Jahren seine Hitparadenzeit schon hinter sich. Er war von den USA nach England übersiedelt und versuchte in Europa ein Comeback. Seinen ersten und größten Hit hatte er mit 21 Jahren gehabt, Bebopalula, anno 1956. Sein Name Gene Vincent. Sein Comeback-Versuch in Europa war nicht allzu erfolgreich, aber die Publikumsreaktionen auf dieser Live-Platte beweisen, dass er seinen Fans auch in den 60er Jahren einen tollen Abend garantierte. Einer dieser Fans war mit Sicherheit Ian Dury, und der schrieb posthum einen Song über ihn, Sweet Gene Vincent. Gene Vincent starb 1971 in Kalifornien im Alter von 36 Jahren. Von Deutschland anno 1960 ein Sprung über den großen Teich nach Ann Arbor anno 1969. Es ist Sonntag, der 3. August, 3 Uhr nachmittags, und eigentlich sollte Magic Sam um diese Zeit die Bühne des Ann Arbor Blues Festivals betreten. Doch er ist nirgends zu finden. Charlie Musselwhites Band springt ein, und gerade als der mit seinem Set fertig ist, taucht Magic Sam auf. Er hat aber nur seinen Bassisten mitgebracht, Bruce Barlow. Ein paar Minuten später hat er den Drummer Sam Lay überredet mitzumachen, und Kollege Fred Below stellt ihm sein Schlagzeug zur Verfügung. Das Publikum hatte vorher noch nie etwas von dem Gitarristen Magic Sam gehört. Aber nach seinem Auftritt, so hieß es damals in dem Magazin Blues Unlimited, schrien die Leute noch den ganzen Abend nach ihm. Magic Sam, I feel so good, I wanna boogie. Thank you. Sam Leggett, besser bekannt als Magic Sam, 1969 beim ersten Blues Festival in Ann Arbor, Michigan. Einem 3-Tage-Event, das noch öfter stattfinden sollte und letztlich auf der Initiative von Musikfans an der University of Michigan basierte. 12 Jahre nach Magic Sams Auftritt beim Ann Arbor Festival erschien ein Mitschnitt davon auf dem Delmark-Label. Kundig und liebevoll annotiert und mit einem Clubauftritt Magic Sams als Teil 2 des Doppelalbums. Magic Sam war 1981 schon 11 Jahre tot. Er war 1970, wenige Monate nach diesem Auftritt, gestorben, im Alter von 32 Jahren. Im September diesen Jahres, 1970 also, fand in der Berliner Deutschlandhalle eines der damals schon recht lukrativen Rockfestivals statt. Unter anderem waren da Bands zu hören wie Ten Years After und Procol Harum. Mindestens einer im Publikum hatte damals wohl einen Kassettenrekorder samt Mikro dabei. Thank you. Jimi Hendrix am 4. September 1970 in der Berliner Deutschlandhalle Machine Gun. So schwankend die Qualität von Hendrix' Auftritten damals sein konnte, gab es doch bei jedem Gig einige absolute Highlights. Bei diesem Auftritt war es wohl Machine Gun. Solche unerhört freien Klangexkursionen auf der Gitarre waren damals in der Rockmusik noch eher eine Seltenheit. Ich kann mich an einen Artikel erinnern, in dem der damalige Procol Harum-Gitarrist Robin Trower davon erzählt, wie ihn dieser Hendrix-Auftritt damals begeistert hat, während Hendrix selber wohl das Ganze eher als so-lala empfand. Hendrix meinte damals zu einem Reporter, dieser Gig in der Berliner Deutschlandhalle wäre einfach zu laut gewesen. Er hätte sich wie ein Frosch angehört, auf Zehenspitzen hätte er gebrüllt und sich so gefühlt, als ob seine Knie in seinem Brustkorb wären. 14 Tage später starb Jimi Hendrix mit 27 Jahren in London. For you. Keine Band ist erfreut darüber, wenn von ihnen Platten veröffentlicht werden, auf denen offensichtliche Fehler zu hören sind. Aber nicht selten finden sich auf solchen Mitschnitten neben den Abstürzen Momente von größter Intensität, wie sie so auf offiziellen Platten nicht verewigt wurden. Das waren gerade natürlich die Stones mit einem Song, den sie nur ganz selten live gespielt haben, I Got the Blues, eine Nummer vom 71er Album Sticky Fingers. Diese Version wurde bei einem Gig für die Kameras der BBC und einige wenige Gäste im Londoner Marquee Club aufgenommen, am 26. März 1971. Ausschnitte aus diesem Konzert flimmerten wenig später auch über deutsche Bildschirme in einer vorzüglichen Reihe des WDR-Fernsehens Swing In hieß sie. Mein Mitschnitt vom Fernseher ging leider bald verloren. Vor kurzem tauchte aber eine CD von dem Gig im Marquee Club auf und die belegt, dass die Stones auch als hochbezahlte Stars noch ziemlich schlampig spielen konnten. Aber irgendwie auch sehr spannend. You got to mention, Charlie, you got to. Mal die Stones live vor fast genau 27 Jahren am 26. März 1971 im Londoner Marquee Club. Im selben Jahr erschien das zweite Album der Detroiter Band Catfish, ein Live-Album aufgenommen bei einem Heimspiel im Easttown Theater in Detroit. Los ging's mit zwei Coverversionen von Soul-Hits Made in Detroit mit den Motown-Klassikern Nowhere to Run und Money. Catfish live 1971. Thank you very much. Thanks a lot. Let's see. Here's an old tune called Money. And this is it. We're gonna record it for you. do, I'd be so bothered. I want so bothered. Oh, that's what I want. That's what I want. That's what I want. Oh, oh, oh, oh, that's what I want. Thank you very much. Thank you very much. Really appreciate it. Das waren die ersten beiden Nummern von Catfishs 71er Live-Album Live Catfish. Catfish, das waren die beiden Brüder Bob und Dallas Hodge, Gesang bzw. Gitarre, Dennis Kramer Bass, Jim Demos Schlagzeug und Harry Phillips Orgel. Der Mann, der die geniale Orgel bei Catfish spielte, ist auch bei den nächsten beiden Nummern dabei. Sie wurden etwa ein Jahr nach der Catfish Show in Detroit im Hill Auditorium von Ann Arbor aufgenommen, 1972. Die Band, bei der Harry Phillips damals Orgel spielte, hieß ganz demonstrativ wie ihre Heimatstadt, Detroit. Einer der beiden Gitarristen der Band war Steve Hunter und der wurde später bekannt in der Band von Lou Reed. Am Schlagzeug saß der Originaldrummer von Mitch Ryders Detroit Wheels, Johnny B. Bedenjek. Der Leadsänger war William Levice alias Mitch Ryder persönlich. Der ehemalige MC5-Manager John Sinclair hat diese raren Aufnahmen vor kurzem auf seinem Total Energy Label zugänglich gemacht. Bis zu den Nachrichten, Musik von diesem Auftritt von Mitch Ryder und Co. anno 1972. Das rauscht zwar etwas, aber das tut die Musik ja auch. This is dedicated this evening to some friends of ours, Renegade. And JB happens to be running our sound. Is that right? Sounds like it. Sounds like it.